Und jetzt ist es wieder soweit, Leute. Ach, da müssen wir ja leider, ich glaube, Salma, du bist traurig, wir müssen jetzt einen Autotune-Track unterbrechen. Ja, toll, jetzt haben wir UFO 361 mit Beverly Hills einfach weggezogen. Aber jetzt kommt auch Rap. Auch geil, Suki, die Bühne ist schon lila angeleuchtet. Ihr Name steht in Schreibschrift auf eine schwarze Leinwand geschrieben. Genau, und wir stehen hier ganz hinten im Pulk, da wo die Kameras aufgebaut sind, die ihr euch natürlich auch reinziehen könnt, auf fritz.de/fritz20. Da könnt ihr nicht nur am Radio, ja, sondern auch in Bild und in Farbe. Oh, warte mal, jetzt werden hier gerade Schnäpse an uns vorbeigetragen. Einmal Platz machen, der junge Mann hat Schnäpse dabei. Achtung, einmal bitte Platz machen. Ah, er ist schon angekommen, sehr gut. Grüß dich, Prösterchen. So, also man kennt sich doch hier, ist doch nicht mehr als eine Geburtstagsfeier. Und jetzt eine Geburtstagsfeier, in der Küche quasi, Suki auftritt. Angerufen von Max Ulrich und auf die Bühne geholt. Jetzt in diesem Moment. Ah, nee, warte mal. Nee, das ist nicht Suki, das ist Miley Scheidemann. Das ist Miley, jetzt hätte ich die beiden fast verwechselt. Fast, die sehen sich ja so ähnlich. Wirklich, genau. So, guck mal, jetzt stehen wir schon in so einem Pulk drin, der jetzt gerade hier anstößt zusammen. Die gucken uns ganz munter an. Leute, ihr stoßt gerade an. Prösterchen, herzlich willkommen auf unserem Geburtstag. Herzlich willkommen und Prost, sage ich nur. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Herzlichen Glückwunsch. Ach so, stimmt, ja, danke schön. Aber nicht über das Alter reden, Freunde. Hat es euch denn gefallen bis jetzt? Ja, super. Also wie gesagt, zumindest Leoniden war so der Einstieg für uns jetzt hier. Jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ja, geil, würde ich sagen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf Milliarden ganz, ganz toll. Und Sido. Sido. Oh, ist nur so ein Gefühl, aber ich glaube, auf Sido freuen sie sich auch. So, Freunde, also dann stoßt mal an jetzt hier der, wie heißt du? Peter. Peter hat Schnaps mitgebracht. Also einmal Peters Schnäppchen trinken und dann seid ihr auch perfekt gesattelt. Prösterchen. Für den Live-Auftritt von Sido jetzt im Radio. Etwas, worauf ihr jetzt unbedingt... Suki jetzt, nicht Sido. Habe ich gerade Sido gesagt? Du hast gesagt, jetzt Live-Auftritt von Sido. Entschuldigung, bitte schneiden. Das war eine technische Störung gerade, die über den Sender ging. Selbstverständlich sagte ich Suki, die jetzt müssen wir noch überbrücken hier. Ja, Suki kommt jetzt gleich auf die Bühne. Was ich glaube, sie trägt ja sehr häufig selbstgemachte Klamotten, ne? Also sie näht sich und häkelt sich ihre Klamotten selber. Das ist mega krass. Deswegen bin ich vor allem auf ihr Outfit sehr gespannt. Ich habe sie noch nicht gesehen jetzt im Backstage. Nee, ich auch nicht. Es gibt ja so ein paar Künstler, die sich wirklich voll auf sich zurückziehen und sich nur auf den Auftritt konzentrieren, sich nur darauf vorbereiten. Und so war es auch bei Suki der Fall. Und wir sind sehr, sehr gespannt und freuen uns sehr, dass ihr auch am Radio mit dabei seid an diesem wunderschönen Abend. Denn dieser Fritz und 20. Geburtstag, er ist noch lange nicht vorbei. Nein, er fängt jetzt eigentlich gerade erst so richtig an. Wir sind jetzt gerade erst warm gefeiert hier in der Columbia-Halle. Max Ulrich und Miley Scheidemann auf der Bühne sagen gerade Tschüss. Jetzt gehen hier auch die Lichter aus, die Spots aufs Publikum genauso. Es wird dunkel, Bühne ist lila und hier ist sie für uns. Suki!